Kommunistenkneipe. Gastbeitrag. Reaktionärer Staatsumbau, Kriegstüchtigkeit und Abbau der Freiheitsrechte. Von Fabian Lehr. Deutschland bereitet sich auf den großen Krieg vor. Die BRD, so Verteidigungsminister Pistorius, soll bis Ende des Jahrzehnts kriegstüchtig werden. Darum, wie die Vorbereitung auf diese Kriegstüchtigkeit praktisch aussieht, soll es im heutigen Beitrag gehen. Dieser Beitrag ist die leicht gekürzte Fassung eines Vortrags, den ich am letzten Wochenende auf Einladung der ARAG Antifa in Gießen und daraufhin auf Einladung der DKP und des SDS in Marburg gehalten habe. Wenn euch der Vortrag gefällt, dann schaut doch mal auf die Website der ARAG Antifa und der DKP und des SDS in Marburg. Die veranstalten regelmäßig interessante Veranstaltungen mit politischen Referenten zu aktuellen und theoretischen Themen, also schaut doch mal auf deren Website. Das Video wird in Kooperation mit der Kommunistenkneipe produziert. Das heißt, es wird wahrscheinlich auch eine Audiospur davon auf der Kommunistenkneipenseite gehen, wenn ihr es euch lieber bei Spotify von der Kommunistenkneipe anhören wollt. Damit aber los zum heutigen Beitrag und dem Weg in die Kriegstüchtigkeit. Deutschland macht sich bereit für den Krieg. Wie Verteidigungsminister Pistorius es formuliert, wir müssen bis 2029 kriegstüchtig sein. Gegen wen diese Kriegstüchtigkeit sich richten soll, wird dabei ziemlich direkt ausgesprochen. Gegen Russland als den großen geopolitischen Rivalen des NATO-Blocks in Osteuropa. Diese Ankündigungen sind keine leeren Worte. Die Militärausgaben der BRD sind gegenüber 2021 von 51 Milliarden Euro auf schätzungsweise 91 Milliarden Euro im laufenden Jahr explodiert. Mehr als 20% des gesamten deutschen Staatshaushaltes werden damit inzwischen in die Kriegsrüstung gesteckt. Vorläufig wird dieser ungeheure Anstieg der Kriegsausgaben noch dadurch kaschiert, dass von diesen 91 Milliarden nur etwa 52 Milliarden aus dem regulären Verteidigungsbudget stammen, 19 Milliarden dagegen aus dem 2022 beschlossenen 100 Milliarden Sondervermögen der Bundeswehr. Aber mit Auslaufen des Sondervermögens Ende 2027 soll dieses größte deutsche Aufrüstungsprogramm seit dem Dritten Reich nicht einfach zu Ende sein. Finanzminister Lindner kündigte bereits an, dass man nach Wegen suche, ab 2028 das reguläre deutsche Militärbudget um jährlich mindestens 20 Milliarden Euro zu erhöhen. Und selbst das liegt noch unter den eigentlich verlautbarten Planungen. Mindestens 2% des BIP sollen in Übereinstimmung mit der NATO-Vorgaben jährlich mindestens dauerhaft die deutschen Militärausgaben betragen. Das wären aktuell 84 Milliarden Euro, also jährlich mindestens 33 Milliarden mehr als momentan im regulären Verteidigungsbudget vorgesehen. Woher die Fortschrittskoalition Ampel das Geld für diese fieberhafte Hochrüstung nehmen will, ist klar. Durch Kürzungen der Sozialausgaben. Kanonen statt Butter. Massive Sozialkürzungen beginnen schon jetzt, im Bundeshaushalt 2024 und bei der Haushaltsplanung bis 2027. Der Bundeszuschuss für die soziale Pflegeversicherung ersatzlos gestrichen. Ausgaben für BAföG und den Kinder- und Jugendplan um 20% gekürzt. Die mit so großen Tönen als sozialer Meilenstein angekündigte Kindergrundsicherung heruntergekürzt von 12 Milliarden Euro auf 2,4 Milliarden Euro. Gleichzeitig brachte die FDP die Ampel dahingehend auf Kurs, dass Steuererhöhungen für Unternehmen und die Spitzenvermögensklassen in diesem Zeitraum ausgeschlossen sind. Die Ampel beschleunigt damit einen seit Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre kontinuierlich anhaltenden Trend in der Wirtschaftspolitik der BRD. Einerseits werden diejenigen Steuern, die in erster Linie Kapitalistinnen und Millionärinnen treffen, drastisch verringert, gleich ganz abgeschafft oder zumindest eingefroren. andererseits diejenigen Steuern, die in erster Linie Arbeiterinnen und Arme treffen, drastisch erhöht und gleichzeitig die Sozialausgaben relativ verringert. In den 80er Jahren lagen in Deutschland Lohnsteuer, Gewinn- und Vermögenssteuer noch bei jeweils etwa 28%. Bis in die 2010er Jahre war die Gewinnsteuer, also die Steuern, die Kapitalistinnen auf ihre Unternehmensgewinne zahlen müssen, dann auf 15% gesenkt worden. Gleichzeitig aber die Lohnsteuer, also die Steuern, die Arbeiterinnen auf ihr Einkommen zahlen müssen, auf 38% erhöht worden. Sprich, die relative Steuerbelastung für Kapitalistinnen wurde knapp halbiert, die relative Steuerbelastung für Arbeiterinnen aber um mehr als ein Drittel erhöht. Gleichzeitig wurde die nur Reiche betreffende Vermögenssteuer 1995 de facto abgeschafft und die Erbschaftssteuer für Unternehmerinnen dramatisch gesenkt. Besonders die drastische Senkung der Erbschaftssteuern durch konservative wie sozialdemokratische Bundesregierungen hat dramatische Auswirkungen auf die Staatseinnahmen. Hätte die BRD heute noch eine Erbschaftssteuer von 50% für Unternehmen und Reiche, wie sie jahrzehntelang in zig bürgerlich-kapitalistischen Staaten ganz normal gewesen war, würde allein diese Erbschaftssteuer zwischen dem Jahr 2000 und 2020 zusätzliche 2 Billionen Euro Steuereinnahmen bedeutet haben. Eine Summe, mit der man sofort nahezu die gesamte deutsche Staatsverschuldung tilgen oder 8 Jahre lang alle Sozialausgaben finanzieren oder jahrzehntelang das Bürgergeld verdoppeln oder durch ein soziales Wohnbauprogramm sofort die Obdachlosigkeit in Deutschland beenden konnte. Der deutsche Staat hat sich aber, das muss bei allen Unsinnsdiskussionen über können wir uns diese oder jene Sozialausgaben noch leisten, immer wieder betont werden, freiwillig dazu entschieden, auf Billionen Euro Steuereinnahmen von den Kapitalistinnen und Reichen zu verzichten und die Lücke dadurch zu schließen, dass man Arbeiterinnen und Arme immer härter auspresst. Einerseits durch drastische Erhöhung der Lohnsteuer. Andererseits der Mehrwertsteuer und sonstiger Massenkonsumsteuern, die praktisch nur Arbeiterinnen und Arme in einem spürbareren Maß treffen. Die Mehrwertsteuer wurde von ursprünglich 10% auf mittlerweile 19% erhöht. Sprich, Arbeiterinnen und Arme müssen heute für jeden Einkauf im Supermarkt etwa doppelt so hohe Steuern zahlen wie noch vor einigen Jahrzehnten, während alle Kapitalistinnen treffenden Steuern massiv verringert oder abgeschafft wurden. Über 80% der deutschen Staatseinnahmen stammen heute aus Lohn-, Umsatz- und Verbrauchssteuern, also aus der Schröpfung von Arbeiterinnen und Armen. Gleichzeitig werden die Sozialausgaben gekürzt und damit der Lebensstandard derjenigen zusätzlich verschlimmert, die am Boden angekommen sind. Einen ersten Höhepunkt erreichte diese Entwicklung ausgerechnet unter der rot-grünen Regierung Schröder mit dem Hartz-IV-Veredelungsprogramm und den nächsten Höhepunkt jetzt unter der Fortschrittskoalition Ampel, die nicht nur die Sozialausgaben massiv kürzt, sondern durch die Hintertür auch die Steuerbelastung für Arbeiterinnen und Arme erheblich erhöht durch die gestiegene CO2-Bepreisung. Eine Maßnahme, die, während man die das Klima verpestenden deutschen Großkonzerne verschont und verhätschelt, zynischerweise als Maßnahme für den Klimaschutz präsentiert wird und nach einigen Berechnungen für einen durchschnittlichen Haushalt im Schnitt etwa 500 Euro Mehrkosten pro Jahr für Strom und Heizung bedeutet. In Kombination mit dem extremen Preisanstieg für so ziemlich alle Konsumgüter, den man seit 2022 mit dem Wirtschaftskrieg mit Russland erzwungen hat, ist das Programm der Ampel ein richtiges Verelendungsprogramm, das ab 2027 wohl erst so richtig Fahrt aufnehmen wird, wenn es darum geht, das dann wegfallende Bundeswehr-Sondervermögen aus dem regulären Haushalt zu ersetzen. Geld ist aber nur das eine, wenn es um die Vorbereitung auf einen Landkrieg mit einer Großmacht wie Russland geht. Das andere sind die Soldaten. Und dafür wird eine Wiedereinführung der Wehrpflicht für die deutsche herrschende Klasse und die bürgerliche Spitzenpolitik immer attraktiver. Ähnlich wie die meisten westlichen Staaten hat die BRD die Wehrpflicht in der Phase absoluter globaler militärischer Dominanz nach dem Fall der Sowjetunion abgeschafft. Der westliche imperialistische Block schien nach 1990 keine halbwegs ebenbürtigen Rivalen mehr zu haben. Die Sowjetunion hatte sich in rund ein Dutzend Nationalstaaten aufgespalten, die im Zuge der kapitalistischen Restauration einen so apokalyptischen ökonomischen und gesellschaftlichen Zusammenbruch erlebten, dass auch der größte und stärkste dieser neuen Nationalstaaten, Russland, ungefähr 20 Jahre lang völlig von seinen inneren Krämpfen gelähmt war und als relevanter internationaler Akteur ausfiel. China war zwar im Aufstieg begriffen, aber noch weit davon entfernt, die NATO herausfordern zu können. Ihre Armeen brauchten die NATO-Staaten jetzt nicht mehr für einen potenziellen Weltkrieg mit der Sowjetunion, sondern nur noch für kleine imperialistische Raubzüge und Bestrafungsaktionen gegen dramatisch unterlegene, ungehorsame kleine Staaten und Milizen im globalen Süden. Für die Züchtigung so bodenlos unterlegener Gegner brauchte man keine Millionenheere mit zigtausenden Panzern und Geschützen mehr, sondern nur noch relativ kleine Interventionstruppen spezialisierter und mit Hightech-Waffen ausgerüsteter Kriegstechnikerin. Fast alle NATO-Staaten gingen vom Modell des wehrpflichtigen Massenheers zu kleinen Berufsarmeen über, die unter diesen Rahmenbedingungen zur Durchsetzung der Machtinteressen des westlichen Blocks ausreichten, aber viel weniger kosteten. Ab den 2010er Jahren entwickelte sich aber nicht nur China zu einer militärisch erstrangigen Großmacht, sondern konsolidierte sich schließlich auch Russland wieder und stieg zu einem ernsthaften Rivalen westlicher Imperialinteressen in Osteuropa und in Zentralasien auf. Der NATO-Block musste sich nun mit der Möglichkeit vertraut machen, für die Wahrung der Vorherrschaft seines Kapitals auf dem Weltmarkt möglicherweise auch einen Weltkrieg gegen Großmächte austragen zu müssen. Diese theoretische Möglichkeit wurde zunehmend akut mit der russischen Invasion der Ukraine, die USA und EU mit der Gefahr konfrontierte, ihren 2014 neu gewonnenen ukrainischen Satelliten und den seitdem in die Hand des westlichen Kapitals geratenen Quasi-Monopolmarkt in der Ukraine wieder zu verlieren. Der Großteil der Ukrainer konnte zwar durch Waffenlieferungen einem historisch beispiellosen Ausmaß vorerst gehalten werden, aber der dort seit 2,5 Jahren tobende Abnutzungskrieg mit Verlusten von Hunderttausenden Soldaten und Tausenden Panzern und Geschützen auf beiden Seiten demonstrierte deutlich, dass ein Entscheidungskrieg um die Vorherrschaft in Osteuropa nicht mit den kleinen Interventionstruppen der 90er und 2000er Jahre geführt und gewonnen werden könnte, sondern nur mit schierer Masse. Und dafür wird man wohl Wehrpflichtige für den Aufbau einer großen Reserve brauchen. Zumal die Bundeswehr heute schon Schwierigkeiten damit hat, genug freiwillige neue Rekruten für das aktuelle 200.000 Heer zu finden. Die Debatte um die Wiedereinführung der Wehrpflicht war von der Union angestoßen worden. Aber schnell sprangen SPD- und Grünen-Politikerinnen auf den Zug auf, in vorderster Linie Lars Klingbeil für die SPD, verbrämt mit Phrasen von einem sozialen Jahr für die Gesellschaft. Die negativen öffentlichen Reaktionen auf diesen Vorstoß führten zwar dazu, dass Scholz vorläufig beruhigend versicherte, eine Rückkehr zur Wehrpflicht stehe nicht zur Debatte, aber man kann davon ausgehen, dass der nächste Anlauf bald kommen wird und die Wahrscheinlichkeit einer Umsetzung umso höher wird, je mehr die Öffentlichkeit durch wiederholtes Tasten an den Gedanken gewöhnt und schließlich abgestumpft wurde. Aber selbst wenn das Geld für die Hochrüstung aufgetrieben und die notwendige Truppenstärke erreicht ist, fehlt noch eine Komponente, um einem neuen Weltkrieg einigermaßen zuversichtlich entgegenblicken zu können. Die atomare Abschreckung für den Fall, dass es konventionell doch schiefgehen sollte. Die BRD unternimmt zwar vorläufig kein eigenes Atomwaffenprogramm, wobei es seit 2022 nicht an liberalen und konservativen Stimmen mangelte, die das gern ändern wollen würden, aber bindet sich als Juniorpartner des US-Imperialismus an dessen Nuklearschirm. Seit langer Zeit ist eine kleine Zahl von US-Atomwaffen in Deutschland stationiert. Schätzungsweise momentan etwa 20 Sprengköpfe, die auf dem Luftwaffenstützpunkt Büchel in Rheinland-Pfalz lagern. Während die Zahl der in Deutschland stationierten Atomwaffen nach 1990 aber ständig gesunken war und es in den letzten Jahren danach ausgesehen hatte, dieses Kapitel könnte vielleicht bald ganz geschlossen werden, unternimmt die Ampelregierung jetzt eine Kehrtwende. Auf Einladung der Ampel soll schon ab 2026 eine große Zahl neuer US-Mittelstreckenraketen in Deutschland stationiert werden. Zunächst konventionell bestückt, aber diese Raketen lassen sich bei Bedarf schnell in Atomraketen umrüsten. Und diese Möglichkeit ist wohl auch das Motiv hinter ihrer Stationierung. Für den Fall eines offenen Weltkriegs mit Russland soll Moskau wissen, dass man potenziell jede Menge US-Atomraketen aus kurzer Distanz und mit folglich kurzer Vorwarnzeit einsetzen könnte. Was freilich nur den kleinen Nachteil hat, dass damit Deutschland in einem solchen Weltkrieg, sobald er nuklear eskalieren sollte, Hauptziel russischer Atomwaffen würde und diese Abschreckung sollte sie versagen, also im Tod des Großteils der deutschen Bevölkerung und der weitgehenden Unbewohnbarkeit Deutschlands resultieren würde. Die militärische Kriegsvorbereitung muss aber auch von einer politischen begleitet werden und in diesem Kontext kann man die auch innenpolitische scharfe Rechtswende der Ampel sehen. Inga Solti hat in einem sehr lesenswerten Essay, den ich auf diesem Kanal auch schon vorgestellt habe, dargelegt, dass es in Deutschland nicht so sehr die Konservativen sind, sondern in erster Linie das im weiteren Sinne liberale Lager, das den autoritären Staatsumbau momentan vorantreibt. Die Parteien der Ampelregierung, aber auch die liberale publizistische Blase, die Ampel tendenziell noch von rechts her weiter anfeuert. Seit 2022 haben zwei Ereignisse Anlass dafür geliefert, diese autoritäre Wende praktisch durchzuexerzieren. Einmal der Ukraine-Krieg. Schon kurze Zeit nach Beginn der Invasion begann der deutsche Staatsapparat mit einer massiven Einschränkung der Meinungs- und Pressefreiheit gegenüber allen, die dem Regierungskurs der ständigen Intensivierung des Stellvertreterkrieges widersprachen. Russische und mit Russland sympathisierende Medien, als prominentestes Beispiel Russia Today, wurden kurzerhand verboten. Dass ein Staat, der sich formell nicht einmal im Krieg befindet, dutzendfach Medien wegen Feindpropaganda einfach verbietet, ist eine der Geschichte der BRD beispielloser Willkürakt, den die liberale Publizistik aber weitgehend gleichgültig bis erfreut hinnahm. Friedensdemonstrationen wurden teils verboten, teils mit massiven Schikanen belegt. Und die bürgerliche Medienwelt und noch mehr die publizistische liberale Twitter-Blase überboten sich gegenseitig in Hetzkampagnen gegen jeden, der gegen Waffenlieferungen in ein Kriegsgebiet eintrat und denunzierten sie öffentlich als moralisch verkommene Verräter im Dienst des Feindes. Lumpenpazifist, der Hass, Verachtung und nach Möglichkeit auch Strafe verdient hat, wurde jeder, der vor weiterer Eskalation des Krieges warnte. Noch extremer wurde diese Übung wiederholt, als Ende 2023 der israelische Rachekrieg gegen Gaza begann, den die Bundesregierung finanziell, militärisch und politisch massiv unterstützt. Demonstrationen gegen die Vernichtung Gazas wurden nun deutschlandweit hundertfach verboten und wo sie stattfinden durften, unterlagen sie willkürlichen Beschränkungen und wurden dutzendfach durch massive Polizeigewalt eingeschüchtert. Die zigfach auf Social Media kursierenden Videos von Polizisten, die Demonstrantinnen auf Kundgebungen für Frieden für Gaza blutig dreschen und ihnen die Knochen brechen, das ist das neue Antlitz der BRD unter grüner und sozialdemokratischer Herrschaft. Und wie schon bei der Repression bezüglich des Ukraine-Krieges begnügte die deutsche Staatsgewalt und ihre medialen Sykophanten sich nicht damit, Opposition gegen ihren außenpolitischen Kurs zu verbieten oder zu strafen. Jede Form von Opposition sollte auch mit vollkommener moralischer Vernichtung dieser Opposition einhergehen. Wer gegen immer mehr Waffenlieferungen in die Ukraine demonstrierte, der musste als verkommener, gekaufter Agent Putins entlarvt werden. Und wer bezüglich Gaza gegen die Kollektivbestrafung und Zerstörung einer Millionenstadt auch mit deutschem Geld und deutschen Waffen protestierte, der musste als hasserfüllter Antisemit, mindestens als geistiger Enkel Hitlers, entlarvt werden. Was zur absurden Situation führt, dass Polizisten des Nachfolgestaates des Dritten Reiches im Namen des Kampfes gegen den Antisemitismus heute auch reihenweise linken Jüdinnen das Demonstrieren verbieten, wenn diese der deutschen Staatsräson der bedingungslosen Loyalität gegenüber Netanjahus Kriegspolitik widersprechen. Meinungs-, Presse- und Versammlungsfreiheit in der BRD 2024, das bedeutet die Freiheit, seine Zustimmung zur Außenpolitik der Regierung zu bekunden. Das Bemerkenswerte dabei ist allerdings, wie erfolglos die konzertierten Versuche bürgerlicher Medien und Politik sind, in der Masse der Bevölkerung Abscheu gegenüber den Defetisten und Verrätern zu erzeugen. Obwohl seit 2,5 Jahren Minister und bürgerliche Großmedien der Bevölkerung täglich einhämmern, jeder, der gegen Fortsetzung des Stellvertreterkrieges um die Ukraine ist, sei ein verkommener Verräter, sprechen sich in einer vor wenigen Tagen veröffentlichten repräsentativen Umfrage von Ipsos gerade einmal 38% der Befragten für weitere Waffenlieferungen in die Ukraine aus. Die einzige Gruppe in der Bevölkerung, in der eine große Mehrheit für mehr Waffenlieferungen ist, sind Grünenwählerinnen. Noch krasser ist die Diskrepanz zwischen Regierungs- und Medienlinie und der Position der Masse der Bevölkerung, wenn es um die deutsche Unterstützung für die Zerstörung Gazas geht. Laut einer repräsentativen Umfrage der ARD von Anfang August sprechen sich gerade einmal 19% der Befragten klar für deutsche Waffenlieferungen an Israel aus, während 49% sogar für ein generelles Verbot aller rüstungsrelevanten Exporte an Israel sind. Grünen-Anhängerinnen sind auch hier wieder die kriegslüsternste Gruppe aller Befragten. Aber selbst unter diesen spricht sich weniger als ein Drittel klar für Waffenlieferungen an Israel aus. Trotz beispiellosen medialen Dauerbombardements pro Hochrüstung und Waffenexporte hat der Kriegskurs der Bundesregierung also nur einen sehr geringen Rückhalt in der Masse der normalen Bevölkerung gewonnen. All die liberalen bis konservativen bildungsbürgerlichen Redaktionsstuben, deren tägliche Propaganda den Eindruck erweckt, als brenne ganz Deutschland auf den eschatologischen Endkampf gegen Putin und die Einäscherung Gazas, leben tatsächlich in einer von der restlichen Bevölkerung weitgehend isolierten kleinen Blase. Kein Krieg mit deutschem Geld und deutschen Waffen, das ist mit Abstand Mehrheitsposition. Nur wird diese Mehrheitsposition von keiner großen Partei und keinem großen bürgerlichen Medium abgebildet. Im Licht der offenkundigen Erfolglosigkeit dieser Dauerkriegspropaganda muss man die immer schärfere Repression gegen die öffentliche Artikulation von Opposition dagegen sehen, wie man es beispielhaft zum Beispiel bei beim Verbot des Palästina-Kongresses in Berlin gesehen hat. Der deutsche Staatsapparat weiß, dass die aggressive Außenpolitik der Ampel extrem unpopulär ist. Und gerade deswegen muss durch Einschüchterung jeder Versuch unterbunden werden, diese breite Ablehnung des Kriegskurses in eine politisch wirksame Massenbewegung gegen die Ampel zu lenken. Die Menschen müssen sich beim Gedanken daran, für den Frieden auf die Straße zu gehen, unwohl fühlen. Ungleich stärker wird das noch in einigen Jahren zutreffen, wenn es um die Vorbereitung des eigentlichen, des großen Krieges geht. Allen ernsthaften westlichen Analystinnen und auch Regierungen ist klar, dass der aktuelle Ukraine-Krieg nicht mit einem fulminanten ukrainischen Triumph und einer Wiederherstellung der Grenzen von 2013 enden wird, sondern mit einem Verhandlungsfrieden, in dem die Ukraine explizit oder implizit den Verlust eines großen Teils ihres Staatsgebietes wird hinnehmen müssen. Bei der ohnehin seit letztem Jahr schrittweise zurückgefahrenen militärischen Unterstützung der Ukraine geht es tatsächlich nicht mehr um einen Sieg der Ukraine, sondern darum, ob die Waffenstillstandslinie am Ende ein Stück weiter westlich oder östlich verlaufen wird. Der eigentliche Krieg, auf den die BRD sich finanziell, militärisch und propagandistisch vorbereitet, ist die nächste Runde des Konkurrenzkampfes mit dem russischen Rivalen um die Vorherrschaft in Osteuropa, auf den man sich in den 2030er Jahren einstellt. Das bedeutet nicht, dass die BRD und andere NATO-Staaten einen offenen Weltkrieg mit Russland gezielt anstreben, aber dass sie einen offenen Weltkrieg mit einer Atommacht jetzt als eine praktikable Option in Erwägung ziehen, wenn es bei einem künftigen Konflikt keine Möglichkeit geben sollte, die Vorherrschaft des eigenen Imperialblocks in Osteuropa unterhalb dieser Eskalationsstufe durchzusetzen. Um aber auch nur daran denken zu können, einen solchen Krieg zu wagen, der das Risiko birgt, so ziemlich die gesamte eigene Bevölkerung zu töten, braucht man starke, eingespielte Instrumente, diese Bevölkerung im Bedarfsfall unter Kontrolle zu halten. Und für diese Möglichkeit werden mit den Testläufen bezüglich Ukraine und Gaza gewissermaßen Proben aufgeführt. Je besser das heute klappt, desto selbstbewusster kann man in 5 oder 10 Jahren an die Möglichkeit eines Krieges viel größerer Dimensionen denken. Dafür sind neben Repression von politischer Opposition auch juristische Instrumente nötig und tatsächlich erweitert die Fortschrittskoalition die Befugnisse der Polizei stärker als viele CDU-Regierungen vor ihr. Aktuell beispielsweise mit dem Vorstoß, der Polizei präventiv heimliche Durchsuchung von Wohnungen zu ermöglichen, wie üblich unter dem Label der Terrorismusbekämpfung. All das heißt nicht, dass die Ampel einen zielgenauen Masterplan hat, all diese Repressionsmaßnahmen allein für die Vorbereitung eines geplanten Weltkrieges zu etablieren. Jeder bürgerliche Staat hat jederzeit viele verschiedene Gründe, sich eine Ausweitung seiner Repressionsmöglichkeiten zu wünschen. Und es wird auch gewiss keinen klaren Masterplan geben, wie 2032 starten wir den Weltkrieg gegen Russland. Es geht neben einer Reihe anderer Gründe darum, sich in einem Klima steigender Kriegswahrscheinlichkeit vorsorglich die Mittel zu schaffen, in seiner Kriegspolitik, in seiner Eskalationsbereitschaft auch unter Missachtung der öffentlichen Meinung durchregieren zu können, wenn der imperialistische Konflikt mit Russland sich so verschärfen sollte, dass offener Krieg der letzte Weg wird, die eigenen Machtinteressen in Osteuropa noch effektiv durchsetzen zu können. Kriegstüchtigkeit ist eben nicht nur eine Frage des militärischen Materials, sondern auch eine des politischen Rahmens. In diesem Kontext muss man auch das in den letzten 1 bis 2 Jahren massiv verstärkte rassistische Gepolter der Ampel sehen. Ihre immer absurderen Symbolmaßnahmen zur Schikanierung von Flüchtlingen, ihre Tiraden gegen unkontrollierbare Massenzuwanderung und ihr Schließen der Festung Europa und jetzt mit den neuen Grenzkontrollen zunehmend auch das Schließen der Festung Deutschland innerhalb der Festung Europa. Dieses Setzen auf die rassistische und antimuslimische Karte, für das die Ampel sich entschieden hat, wird einerseits Wahltaktik sein. Der vergebliche Versuch, der damit so spektakulär erfolgreichen AfD Stimmen abzujagen, indem man deren Sympathisantin versichert, dass man selbst Flüchtlinge doch genauso hasst und die Leute also auch SPD statt AfD wählen könnten. Andererseits aber wird auch die Ampel erkannt haben, dass die Ablenkung der Bevölkerung von Klassenkonflikten auf Kulturkämpfe der effizienteste Weg zur Stabilisierung bürgerlicher Klassenherrschaft und zur Lähmung von Oppositionen der Bevölkerung ist. Ein Aspekt, der umso wichtiger wird, je stärker Wirtschaftskrieg mit Russland, Sozialkürzungen und Hochrüstung in den nächsten Jahren zu einer tendenziellen Verarmung der Arbeiterinnen und Armen und einer Verschärfung der sozialen Ungleichheit führen werden. Menschen, die sich den ganzen Tag nur noch mit Wahnvorstellungen von der Bedrohung durch ausländische Messerstecher und Unterminierung der europäischen Zivilisation durch Massenzuwanderung beschäftigen, beschäftigen sich nicht mehr mit Widerstand gegen Inflation, Sozialkürzung, explodierende Mieten und die immer weiter ansteigende Kriegsgefahr. Für die herrschende Klasse wie für deren Staat ist es besser, wenn Flüchtlingsheime statt Ministerien brennen. Das Erdenken immer neuer Schikanen gegenüber Flüchtlingen und das Einstimmen in den Chor der rassistischen Hetze ist einerseits ein Nachgeben gegenüber der von der AfD inszenierten rassistischen Massenstimmung. Andererseits aber auch ein bewusstes weiteres Anheizen dieser Stimmung, weil man sieht, dass es politisch vorteilhaft ist, auf dieser Welle zu reiten, wenn man die öffentliche Diskussion von denjenigen Themen ablenken will, die wirklich unangenehm sind. Wie der Vorbereitung auf den Krieg und dem dafür notwendigen Sozialkahlschlag. Auch die gezielte Verrohung des innenpolitischen Klimas gegen Flüchtlinge und andere Randgruppen ist ein Baustein in der Herstellung der Kriegstüchtigkeit. Und worum geht es am Ende bei den Vorbereitungen auf diesen großen Krieg? Um die Freiheit der Ukraine, um die Demokratie. Mit dieser Freiheit der Ukraine ist es eine zweifelhafte Sache. Die Ukraine hat seit langer Zeit einen quasi kolonialen Status. In keinem anderen post-sowjetischen Staat war der ökonomische und gesellschaftliche Zusammenbruch im Zuge der kapitalistischen Restauration so tief wie in der Ukraine, zu Sowjetzeiten noch die wohlhabendste Teilrepublik der Sowjetunion. Die Ukraine, deren Lebensstandard in sowjetischer Zeit höher als der Russlands gewesen war, ist heute nach BIP pro Kopf etwa 3,5-mal ärmer als Russland. Bis 2014 war der ukrainische Staat eigentlich nur durch massive russische Unterstützung halbwegs lebensfähig. Einerseits durch direkte russische Subsidien in Geld, andererseits durch die Lieferung stark verbilligter russischer Rohstoffe, für die im Gegenzug außenpolitische Loyalität gegenüber Moskau verlangt wurde. Mit dem Umsturz von 2014 und der darauffolgenden radikalen Kehrtwende der ukrainischen außenpolitischen Orientierung Richtung NATO-Block fielen diese lebenswichtigen russischen Subsidien aber weg und die Ukraine brauchte einen alternativen Finanzier, um nicht sofort in den Staatsbankrott zu rutschen. Dafür kamen nun nur die neuen Protektoren in Frage, sprich USA und EU. Die gewährten der Ukraine auch Milliardenkredite, aber nur gegen ein hartes wirtschaftspolitisches Diktat. EU und USA zwangen die Ukraine einerseits, ihren ohnehin kümmerlichen Sozialstaat zu zerschlagen und massenhaft Staatsbedienstete zu entlassen, um durch diese Einsparung eher zur Bedienung ihrer Zinsraten fähig zu sein. Andererseits wurde gefordert, alle Barrieren für die Durchdringung des ukrainischen Marktes für das westliche Kapital zu beseitigen. Staatsbetriebe mussten dafür privatisiert und verkauft werden, besonders an westliche Konzerne. Handelshindernisse für den Import russischer Güter mussten aufgerichtet werden, damit Importe aus dem Westen die Lücke füllen können. Und vor allem musste die Ukraine das bisher in ihrer Verfassung festgeschriebene Verbot des Landkaufs an ausländische Konzerne aufheben, was man auf elegante Weise dadurch löste, nun die Verpachtung von Land auf 99 Jahre zu erlauben. Das führte dazu, dass heute der Großteil der nutzbaren Fläche der Ukraine sich in der Hand westlicher Konzerne befindet. Die Ukraine ist zu einer Art Agrarkolonie von USA und EU geworden und ihre Regierung kann de facto keine relevanten wirtschaftspolitischen Entscheidungen ohne die Billigung von Washington, Brüssel und Berlin mehr treffen, denn in deren Hand liegt die Macht, jederzeit die ökonomische Existenz der Ukraine zu vernichten, indem man die angesammelten gigantischen Schulden Kiews einfordert und damit den sofortigen Staatsbankrott erzwingt. Eine Abhängigkeit, die sich durch den Krieg seit 2022 noch dramatisch erhöht hat. Denn all die Berge von Waffen, die der NATO-Block liefert, werden nicht verschenkt, sondern den ukrainischen Schulden angerechnet. Und zwar zu Preisen, die weit über dem gängigen Weltmarktniveau liegen. Die Kiew aber wohl oder übel akzeptieren muss, weil es von niemandem sonst Waffen auf Pump bekommt. Die Ukraine hat dadurch gegenüber EU und USA mittlerweile Schulden angesammelt, die größer als ihr jährliches BIP sind. Nach diesem Krieg wird für die Ukraine noch mehr als jetzt gelten, ihre Wirtschafts- und Handelspolitik wird nicht von einer gewählten Regierung in Kiew bestimmt, sondern von Washington und Brüssel im Interesse des westlichen Kapitals diktiert werden. Andererseits braucht der NATO-Block die Kontrolle über die Ukraine, um jede Expansion des geopolitischen Rivalen Russland in Osteuropa zu blockieren. Und um zu verhindern, dass durch Integration der Ukraine in seine Machtsphäre umgekehrt der rivalisierende russische Imperialismus an relativer Stärke dazugewinnt. Für all das muss die Ukraine seit 2,5 Jahren bluten, obwohl nach übereinstimmenden Berichten an den damaligen Verhandlungen beteiligter Diplomatin im Frühjahr 2022 der Abschluss eines Waffenstillstands zwischen Russland und der Ukraine unmittelbar bevorstand. Bis die US-amerikanische und die britische Regierung intervenierten und Zelensky klarmachten, dass ein solcher Friedensschluss, der einen dauerhaft garantierten neutralen Status der Ukraine und die starke Verkleinerung ihrer Armee bedeutet hätte, zu diesem Zeitpunkt seitens der westlichen Protektoren der Ukraine nicht erwünscht sei. Die Ukraine musste in der westlichen Machtsphäre bleiben und sie musste ihre Funktion erfüllen, durch stellvertretendes Führen eines jahrelangen Abnutzungskrieges die Kader der russischen Streitkräfte zu dezimieren und dadurch den geopolitischen Rivalen auf einige Jahre militärisch zu schwächen. USA und EU bezahlen fast im Alleingang die Fortsetzung dieses Krieges. Sie stellen fast im Alleingang die Waffen und Munition dafür. Nur das Sterben, das ist dabei die Aufgabe der Ukrainer. Darum wird gekämpft in diesem Krieg. Ob die Ukraine weiterhin eine Wirtschaftskolonie des westlichen Imperialismus bleibt oder wieder eine Art Kolonie des russischen Imperialismus wird. Heute ist dieses Gemetzel ein Regionalkrieg.